Lied vom Feuertod einer lieben, guten Tante. Wird die Liebe immer zu ein Feuer sein und bleich das Haar, wie Sonne bleicht die Wäsche? Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen, nicht so klein, dass wir fürchten müssten, es verlöschen. Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen, nicht so klein, dass wir fürchten müssten, es verlöschen. Aber wenn dein liebes Lachen einmal das vom Vortag sein wird und du längst gesagte Sachen wiederholst, dass du sie glaubst, wenn der Funke deiner Blicke mühsam wie von Feuerstein wird und du dich wie eine Wicke vor mir in die Höhe schraubst, wird die Liebe eine gute Tante sein, eine ferne Tante, die bequem ist, die schaut nur ab und zu noch nach dem Rechten rein, weil sie uns nur ab und zu genehm ist. Die schaut nur ab und zu noch nach dem Rechten rein, weil sie uns nur ab und zu genehm ist. Nämlich, wenn du auf der Straße immer öfter zum Vergleiche musstest fremder Frauenmaße und den Kopf dabei verdrehst. Und wenn du 300 Tage immer zu dir machst die gleiche Haarfrisur und wenn ich sage, mach dich schön, mich nicht verstehst. Wird die Liebe eine gute Tante sein, eine ferne Tante, die bequem ist, die schaut nur ab und zu noch nach dem Rechten rein, weil sie uns nur ab und zu genehm ist. Die schaut nur ab und zu noch nach dem Rechten rein, weil sie uns nur ab und zu genehm ist. Diese Tante gleicht der bösen Hexe aus dem Märchenlande. Hänsel, zeig ihr nicht dein Bäuchlein, dass sie dich nicht schlachten tut. Gretel, schüren wir das Feuer für die liebe gute Tante. Lassen wir das Ungeheuer schmoren in der heißen Glut. Dann wird die Liebe immer zu ein Feuer sein und leicht das Haar, wie Sonne leicht die Wäsche. Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen, nicht so klein, dass wir fürchten müssten, es verlöschen. Nein, nicht so groß, dass wir verbrennen, nicht so klein, dass wir fürchten müssten, es verlöschen.